Isenbachstraße, Donnerstag. Die Sonne steht heute wieder korrekt im Osten, im Südosten. Es ist später Vormittag. Einige Passanten, viel Sonne und am Boden meiner Zelle sind mit gelber Kreide zwei Männerstiefel abgezeichnet. Man hat den Eindruck, als ob hier jemand gestanden hätte und seinen Fußumriss mit der Kreide nachgezeichnet hat. Das ist ein schönes Zeichen.